Gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, was soll gedrückt heißen. Ich hätte gar nicht, nicht begreifen. Sich kann ich nicht aussprechen, beim Hoffmann muss ich mich erbrechen, aber dadurch Kostner und Stalin, der deutsche Städte wie Berlin, dadurch Kostner und Stalin, der deutsche Städte wie Berlin, was auch immer kommen mag, ich weiß genau, es kommt der Tag, da ziehen wir mit